Kamerad, ich weiß, wie du dich fühlst. Wie ein Fels in der Brandung von einer Flut von Dreck umspült. Wie ein Ruf in der Wüste, der unerhört verhallt, während sich am Horizont der Sturm zusammenballt. Fels in der Brandung aus Eisen her, einsame Rolle, kein Zweifel trägt die in dein Herz. Zeug und Bürger, wirst du den Weg des Kriegers gehen, die schneebedeckten Gipfel Asgard. Du kannst sie sehen. Kritik. Du glaubst an dich, führst deinen Krieg. Und der Tag kommt, die Stunde naht. Deutschland braucht Männer wie dich, Männer der Tat. Fels in der Brandung aus Eisenherz, einsame Wolle, kein Zweifel trägt in dein Herz. Und Gott Bürger, wirst du den Weg des Kriegers gehen. Die schneebedeckten Gipfel Asgard, du kannst sie sehen. Sehe nicht die blutig roten Zeichen an der Wand.